In der Demokratischen Volksrepublik Korea ging der Wasserkanalbau im Bezirk Südhwange in der ersten Etappe erfolgreich zu Ende. Durch den Bau des fast 120 Kilometer langen Dreispiegelwasserkanals ist es möglich, eine hohe Ernte auf mehr als 10.000 Hektar großen Ackerflächen in den Kreisen Ongjin und Gangyeong zu sichern. Dadurch ist auch die Landschaft der Umgebung viel herrlicher geworden und kann man die Trink- und Industriewasserfrage in diesem Gebiet richtig lösen und der Überschwemmung am Unterlauf des Flusses Zaedong vorbeugen. Der Wasserkanalbau im Bezirk Südhwange, eine groß angelegte Naturumgestaltung, ist ein Projekt, das von Genossen Kim Jong-il initiiert wurde, um getreu dem Vorhaben des Präsidenten Kim Il-sung, den Ackerbau im Bezirk einer bedeutenden Kornkammer am Westmeer noch befriedigender zu sichern.